Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Aqua Alta. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Erster Teil. Es herrschte friedvolle Häuslichkeit. Flavia Petrelli, Primadonna der Mailänder Scala, stand in der Küche und schnitt Zwiebeln. Am anderen Ende des großen Raumes, der fast den gesamten obersten Stock des venezianischen Palazzo aus dem 14. Jahrhundert einnahm, lag Brad Lynch, Besitzerin der Wohnung und Flavias Geliebte, auf einem beigefarbenen Sofa und las die Partitur von I Puritani mit. Während manchmal zwei Elviras gleichzeitig zu hören waren, die eine, die Flavia vor 5 Monaten in London aufgenommen hatte, sanft aus den Lautsprechern, die andere aus der Küche als die Stimme der zwiebelschneidenden Frau. Wer behauptet eigentlich, ich hätte eine Mittellage? Soll das ein B sein, was die Streicher da spielen? Ich gehe schon hin. Wahrscheinlich die Zeugen Jehovas, die kommen gern sonntags. Bitte. Wir kommen vom Museum. Mit Unterlagen von Dr. Semenzato. Aha, wir bringen sie's rauf, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Rabene? Jemand vom Museum! Merkwürdig, dass der Direktor des Museums im Dogenpalast mir Unterlagen schickt. Und das am Sonntag? Anscheinend hat ihn der Brief doch alarmiert, den ich ihm aus China geschrieben habe. Vielleicht wollte der Direktor Semenzato Brad Lynch vor dem Gesprächstermin, den er ihr nur widerwillig für Dienstagvormittag eingeräumt hatte, noch etwas zu lesen geben. Nur noch 16 Stufen. Forza! Dottoressa Lynch. Ja. Permesso? Permesso. Das hier sind die Unterlagen, Dottoressa. Dottor Semenzato bittet Sie, sich das gleich anzusehen. Der kleinere Blonde kam einen Schritt näher, als ob er ihr den Umschlag abnehmen wollte, um ihr beim Aufmachen zu helfen. Doch ganz plötzlich trat er hinter sie, packte sie brutal und hielt sie an beiden Armen fest. Was nehme ich los? Und der Große beugte sich zu ihr hinunter. Sie wollen doch Ihre Verabredung mit Dottor Semenzato nicht einhalten, oder? Was? Lassen Sie mich los und verschwinden Sie. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Keine Fragen, du Schlampe. Los, Mann, fang an. Der erste Schlag traf sie genau in den Magen. Dann konnte sie die Schläge gar nicht mehr mitzählen, die auf ihren Körper einprasselten. Wobei er immer wieder Brüste und Rippen traf. Zuletzt erwischte der Mann sie an der Schläfe. Sie werden Ihre Verabredung mit Dottor Semenzato nicht einhalten. Sie hatte die Kontrolle über ihren Körper verloren und der scharfe Geruch ihres eigenen Urins stieg ihr in die Nase. Das andere Warme war Blut. Der Große lächelte sie an, ein so vertrauliches Lächeln, als hätte sie das Gesicht eines Geliebten vor sich. Langsam streckte er die Hand aus, umschloss ihre linke Brust und drückte sie sanft. Willst du noch mehr, Kada? Mit deinem Mann ist es schöner. Ihre Faust traf den Mann ins Gesicht und glitt ab, ohne ihm etwas anzuhaben. Sie spürte, wie sie nach unten rutschte, merkte, wie ihr Pullover von der rauen Backsteinmauer hochgeschoben wurde. Dann geriet alles durcheinander. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Vorsicht, sie hat ein Messer! Flavia fiel hin, aber nur auf die Knie. Beide Männer stürmten gleichzeitig zur Tür. Dort hielt der Große gerade lange genug inne, um sich nach dem Umschlag zu bücken. Doch Flavia hieb mit dem Messer nach seiner Hand. Ich hole Hilfe. Nur keine Sorge, Cara. Die sind ganz schnell hier. Hier ist ein Notfall. Ich brauche eine Ambulanz. In Canareggio. Ja, Canaletto 6134. Als Brad Stunden später im Krankenhaus aufwachte, war der Schmerz immer noch da, doch irgendetwas hielt ihn auf Armeslänge von ihr ab. Sie lag völlig still. Ich bin hier. Nicht sprechen, Brad. Nicht den Mund bewegen. Er ist mit Draht fixiert. Du hast deinen Kiefer gebrochen. Versuch bitte nicht zu sprechen. Es ist alles in Ordnung. Du wirst wieder gesund. Wie spät ist es? 7:45. Tag oder Nacht? Tag. Welcher Tag? Dienstag. Oh, du musst heute Abend singen. Dafür gibt es zweite Besetzung, Brad. Was ist eigentlich passiert? Erinnerst du dich nicht? Doch, ich hatte Angst. Sie würden dich umbringen. Keine Chance. Wahrscheinlich habe ich zu oft die Tosca gespielt. Ich bin kurzerhand mit dem Messer auf sie losgegangen und den einen habe ich am Arm erwischt. Ich wünschte, ich hätte ihn umgebracht. Warum haben Sie das getan, Brad? Simenzato. Vom Museum? Ja. Und was haben Sie gesagt? Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Was fehlt mir denn alles? Es könnte schlimmer sein, Carla. Zwei Rippen sind gebrochen. Und der Kiefer ist angeknackst. Geh für ein Weilchen nach Hause, Flavia. Ich will jetzt schlafen. Auf dem Weg zur Questura stellte Kommissario Brunetti den Kragen hoch. Als er hinter Corleones Statue vorbeiging, schlugen vor ihm die ersten Tropfen aufs Pflaster. In ein paar Tagen war Vollmond und im Norden, in Friaul, hatte es schwere Regenfälle gegeben, sodass die Nacht möglicherweise das erste richtige Hochwasser des Jahres brachte. Ah, Dottor Patta sucht Sie, Kommissario. Danke, Vianello, auch das noch. Signorina Elettra, der gute Geist der Questura, mit besten Kenntnissen in elektronischer Datenverarbeitung, war nicht an ihrem Arbeitsplatz, aber eine niedrige Vase voller gelber Friesien erfüllte das Vorzimmer mit einem Duft, der fast so süß war wie ihre persönliche Gegenwart. Avanti. Vice Questore, Sie wollten... Wo waren Sie den ganzen Vormittag, Brunetti? Das bisschen Licht, das durchs Fenster hereinfiel, spiegelte sich auf den Glanzstellen an Vice Questore Pattas Körper. Den Schuhspitzen, der Goldkette, die schräg über seiner Weste hing, und dem winzigen Rubin in seiner Krawattennadel. Ich habe mich mit dem Opfer eines versuchten Raubüberfalls unterhalten. Dafür haben wir die uniformierten Kollegen. Wie ich schon sagte, mit dem Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Welchem Opfer? Eine Ausländerin, die hier lebt. Dottoressa Lynch. Diese Lesbe. Was ist mit ihr? Sie wurde in ihrer Wohnung zusammengeschlagen. Wohl von irgendeinem rabiaten Weibsstück, das in einer Lesbenbar aufgegabelt hat? Sie wurde von zwei Männern angegriffen, von denen keiner lesbisch aussah. Sie liegt im Krankenhaus. Und was haben die mitgenommen? Anscheinend nichts. Ja, wieso nicht, wenn es ein Raubüberfall war? Jemand hat sie davon abgehalten. Und ich weiß auch gar nicht, ob es ein Raubüberfall war. Wer hat sie abgehalten? Diese Sängerin? Natürlich war es ein Raubüberfall. Sie hat ein Vermögen in dieser Wohnung. Wenn es zwei Männer waren, dann war es ein Raubüberfall. Das heißt, die Sache gehört ins Raubdezernat. Sollen die das machen? Sie kennen die beiden Damen wohl, Brunetti, aber es ist nicht unsere Aufgabe, ihren Freunden zu helfen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Und schon gar nicht ihren Lesbierinnen. Wäre das dann alles? Ja, das wäre alles. Und denken Sie daran, es handelt sich um einen Raubüberfall, mit dem Sie nichts... Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen mir keine Gespräche durchstellen. Was? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich bin ich zu sprechen. Stellen Sie durch. Guten Morgen, Signore. Ja, danke, sehr gut. Und Ihnen? Ja, ja. Ja, ich habe davon gehört. In diesem Moment habe ich darüber gesprochen. Ich war entsetzt. Ja. Ja, Signore. Einer meiner Leute war bereits bei ihr. Nein, Signore, natürlich nicht. Einer, der sie kennt. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass er sie nicht belästigen soll. Nur sehen, wie es ihr geht und mit ihren Ärzten sprechen. Ja. Ja, ja, natürlich, Signore. Nein, ich werde so viele Leute darauf ansetzen, wie nötig. Wir kennen die Großzügigkeit der Dame gegenüber der Stadt. Ich werde... Ja, ja. So bald wie möglich. Ich werde Sie persönlich auf dem Laufenden halten, Signore. Ja. Brunetti, das war, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, der Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie er von der Geschichte erfahren hat, aber er wusste davon. Die Dottoressa ist anscheinend mit ihm befreundet und zudem eine Wohltäterin der Stadt. Der Bürgermeister möchte darum, dass wir die Sache so schnell wie möglich untersuchen und erledigen. Ich, woran arbeiten Sie gerade, Brunetti? Oh, nichts, das nicht warten könnte. Dann möchte ich, dass Sie sich der Sache annehmen. Sehr wohl, Vice Questore. Ich will die Sache schnell erledigt haben, Brunetti. Die Frau ist mit dem Bürgermeister befreundet. Brunetti ging in sein Büro zurück und rief Vianello zu sich. Was wissen Sie über Gorillas, Vianello? Die im Zoo oder die anderen, die dafür bezahlt werden, dass sie zuschlagen? Die Bezahlten. Also ich glaube nicht, dass wir hier in der Stadt welche haben. Aber in Mestre gibt's 4 oder 5, meist aus dem Süden. Gibt's Ärger? Ich habe heute Vormittag mit der Teresa Lynch gesprochen. Die Männer, die sie zusammengeschlagen haben, wollten verhindern, dass sie zu einem Treffen mit Dottor Semenzato ging. Brunetti hatte Semenzato bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen und ihn intelligent und charmant gefunden. Semenzato war Spross einer alten venezianischen Familie. Einer von mehreren Brüdern, die alle mit Kunst und Antiquitäten oder dem Handel mit diesen Dingen zu tun hatten. Dann war es also kein Raubüberfall. Ah, Signora Petrelli konnte sie vertreiben, aber anscheinend waren sie auch gar nicht daran interessiert, irgendetwas mitgehen zu lassen. Wie kurzsichtig. Die Wohnung bietet sich ja geradezu an für Einbrüche. Fragen Sie noch mal in den Krankenhäusern nach, ob der eine, den sie verletzt hat, sich irgendwo gemeldet hat. Sie muss ihm eine ganz schöne Wunde verpasst haben. Ich habe Kopien mit den Fingerabdrücken nach Rom geschickt. Ob Sie uns was dazu sagen können? Versuchen Sie es auch bei Interpol. Was ist mit Semenzato? Worum ging es bei dem geplanten Treffen? Ich weiß es nicht. Keramiken wahrscheinlich. Wissen Sie etwas über ihn? Er ist seit etwa 7 Jahren am Museum, verheiratet. Die Frau stammt aus Messina, glaube ich. Gute Familie. Und sein Ruf am Museum ist auch gut. Wollen Sie mit ihm sprechen, Kommissario? Mm-mm. Wenn der Mensch, der ihr diese Leute geschickt hat, ihr Angst einjagen wollte, soll er ruhig glauben, dass es ihm gelungen ist. Aber sehen Sie zu, dass Sie so viel wie möglich über Semenzato erfahren. Haben Sie die Dottoressa gefragt, ob sie sich an den Akzent der Männer erinnert? Ich frage sie morgen. Ich schau mal, was ich über die Männer in Mestre herausbekomme. Brunetti war nach dem Mittagessen in einer Trattoria über die Accademia-Brücke gegangen und hatte sich dann nach links zum Campo San Vio gewandt, hinter dem Leles Galerie lag. Von Osten wehte ein scharfer Wind, der den Wellen Schaumkrönchen aufsetzte und die Vaporetti herumtanzen ließ wie Spielzeug in einer Badewanne. Ciao, Lele. Ciao, Guido. Also was ist das für ein Gespräch, das du leider als Polizist mit mir führen musst? Wenn jemand ihm etwas über Semenzatos Ruf sagen konnte, dann Lele. Gabriele Cossato, Maler, Antiquitätenhändler, Liebhaber schöner Dinge, war ebenso sehr ein Teil Venedigs wie die vier Tetrarchen, die auf ewig plaudernd rechts an der Fassade von San Marco standen. Es geht um Semenzato, den Museumsdirektor, und die chinesische Ausstellung, die wir vor einigen Jahren hier hatten. Semenzato ist seit 8 Jahren am Museum. Er ist ein guter Administrator, hat ein paar hervorragende Leute engagiert und es ist ihm gelungen, eine Reihe internationaler Ausstellungen nach Venedig zu bekommen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, Venedig wird zu einer Hure gemacht, die mit allen Mitteln um die Aufmerksamkeit und die Eintrittsgelder der Touristen buhlt. Kennst du Semenzato persönlich? Das Museum hat mich einige Male um eine Meinung zu Fayencen gebeten, die ihm angeboten wurden. Ob ich sie für echt hielte oder nicht. Lele, komm schon. Das ist hier ganz inoffiziell. Ich bin's, Guido, nicht der Kommissario Brunetti. Versteh doch, ich will wissen, was du von ihm hältst. Ich glaube, seine Augen sind käuflich. Was? Ich weiß es nicht genau. Aber von den letzten 4 Stücken, die ich begutachten sollte, waren 2 Imitationen. Woran hast du das gemerkt? Ich habe sie mir angesehen. Und? Die Kuratoren haben beschlossen, die Stücke nicht zu erwerben. Wer hatte sie erwerben wollen? Semenzato. Und wer hat sie ihm angeboten? Das haben wir nie erfahren. Hältst du es für möglich, dass sie gestohlen waren? Vielleicht. Bei so bedeutenden Stücken wusste man, wenn sie echt waren, darüber Bescheid. Alle Weiterverkäufe wurden festgehalten. Wie hat Semenzato reagiert, als du sagtest, sie wären falsch? Oh, er war sehr froh, dass ich es bemerkt und das Museum vor einer peinlichen Erwerbung bewahrt hatte. So hat er es genannt. Als ob es völlig in Ordnung sei, dass der Händler ihm Fälschungen anzudrehen versucht hat. Hast du ihm das gesagt? Er sagte, er werde die Stücke dem Händler zurückgeben. Und die anderen? Die hat das Museum gekauft. Vom selben Händler? Ja, ich glaube schon. Haben dir die Kuratoren gesagt, wer das war? Ich habe einen von ihnen gefragt, aber der hatte keine Ahnung. Woher wusste er, dass der Verkäufer nicht versuchen würde, die Stücke erneut zu verkaufen? An ein anderes Museum? Oder einen Privatsammler? Ich habe keinen Sinn darin gesehen, ihn darauf aufmerksam zu machen. Ich hatte nie den Eindruck, dass er ein Mensch ist, der sich gerne etwas fragen oder sagen lässt. Interessant, ne? Sehr. Das war besonders interessant bei einem Mann, dessen Aufgabe es gewesen wäre, die Bestände des Museums sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass Fälschungen nicht auf dem Markt blieben. Gibt es sonst noch etwas über ihn zu sagen? Nichts Bestimmtes. Er ist hier in der Stadt sehr geachtet und hat viele Freunde in hohen Positionen. Wie meinst du? Guido, unsere Welt ist klein. Es gab in der Stadt nur 5 bis 10, die wirklich zählten. Darunter Leles Bruder sowie Bortoluzzi und Ravanello. Und das meiste, was sie machten, blieb in undurchsichtigen Hinweisen und Andeutungen versteckt. Es ist für uns wichtig zu wissen, dass wir uns gegenseitig nicht belügen oder betrügen. Ist das eure Moral? Ich bin nicht sicher, ob man das eine Moral nennen kann. Aber Semenzato gehört nicht zum Club. Er ist keiner von uns. Und wer hat das entschieden? Er oder ihr? Es ist eher so, dass er nie als einer von uns angesehen wurde, als dass er bewusst ausgeschlossen worden wäre. Ja, nicht die beste Empfehlung für den Direktor eines der führenden Museen in Italien, ne? Du solltest mal ein paar von den anderen kennenlernen. Von den meisten würde ich nicht mal eine Haarbürste aus Plastik kaufen. Lele, könntest du dich ein bisschen umhören? Brunetti wollte wissen, ob Semenzato in etwas Illegales verwickelt war. Er war sich nicht einmal sicher, was das bedeutete. Und er war auch nicht sicher, ob Lele es herausbekommen konnte. Ich bekomme alles heraus. Sofern es was herauszubekommen gibt. Etwas gibt es immer. Inzwischen war es ganz dunkel geworden und Brunetti hatte es auf einmal eilig, nach Hause zu Paola und den Kindern zu kommen. Raus aus dieser Kälte und dem Wind, der immer noch über die offene Fläche am Ufer pfiff. Um 3 Uhr am Morgen hatten die Sirenen bereits Aqua Alta angekündigt und sie alle geweckt. Aber die Ebbe hatte eingesetzt, bevor das Wasser durch die Ritzen gedrungen war. Schau, Papa. Wo ist Mama? In ihrem Arbeitszimmer. Und sie ist arg schlecht gelaunt. Ich weiß also nicht, wann es was zu essen gibt. Woher weißt du, dass sie schlechte Laune hat? Ach, Papa, jetzt stell dich doch nicht so dumm. Du weißt genau, wie sie ist, wenn sie schlechte Laune hat. No. Zu Raffi hat sie gesagt, sie kann ihm nicht bei seinen Hausaufgaben helfen. Und mich hat sie angebrüllt, nur weil ich heute Morgen den Müll nicht mit runtergenommen habe. Oh, ich kann es echt nicht leiden, wenn sie so ist. Chiara, weißt du, sie hat in letzter Zeit ziemlich einen Ärger an der Uni. Ja, ja, du hältst immer schön zu ihr. Ich rede mal mit ihr. Vielleicht hilft es. Avanti. Buonasera. Ich suche etwas. Immer noch den Mörder von Edwin Drood? Ich dachte, den hättest du schon gefunden. Jetzt mach doch keine Witze, Guido. Ich habe den ganzen Nachmittag damit zugebracht, nach einem Zitat zu suchen. Wofür brauchst du es denn? Für den Beginn meines Seminars. Und von wem ist es? Von Henry James. Natürlich. Als der schon ein ganz alter Mann war, da hat ihn mal jemand gefragt, was er aus seinen Erfahrungen gelernt habe. Und was hat er geantwortet? Be kind, and then be kind, and then be kind. Scheint mir ein seltsames Zitat für den Beginn einer Literaturvorlesung. Wir fangen morgen mit Whitman und Dickinson an. Und mit diesem Zitat hoffe ich, einige meiner widerwärtigeren Studenten friedlich zu stimmen. Diesen komischen kleinen Graf. Der ist ein derartiges Charakterschwein, richtig bösartig. Was hat er denn jetzt wieder getan? Ach, Guido, das geht doch gar nicht darum, was er tut. Es geht darum, was er sagt und wie er es sagt. Ob Kommunisten oder Schwule, er findet, man solle sie alle zusammentreiben und in Konzentrationslager stecken. Und wer AIDS hat, soll in Quarantäne. Aber warum macht er dir jetzt solches Kopfzerbrechen? Walt Whitman war homosexuell. Ach so. Und die Dickinson wahrscheinlich auch. Ja. Darum will ich mit diesem Zitat anfangen. Weißt du, ich durfte mir heute etwas Ähnliches anhören. Von Pater. Worum ging es? Erinnerst du dich an Doktoressa Lynch? Die Amerikanerin, die in China ist. Sie ist wieder hier. Oh. Ich habe sie heute im Krankenhaus besucht. Sie wurde zusammengeschlagen. Zusammen? Warum? Tja, es könnte mit ihrer Arbeit fürs Museum zusammenhängen. Es könnte aber auch etwas damit zu tun haben, was meine amerikanischen Kollegen beharrlich als Lifestyle bezeichnen. Du meinst, dass sie lesbisch ist? Aber das ist doch verrückt. Sie hat mir gesagt, die Männer hätten über sie und Signora Petrelli Bescheid gewusst. Und warum haben die Zeitungen nicht darüber berichtet? Tja. Es ist am Sonntag passiert. Ich habe es selbst erst heute Morgen erfahren. Und auch nur deshalb, weil ihr Name jemandem im Protokoll aufgefallen war. Die Sache war in den Händen der uniformierten Kollegen und wurde als Routinefall behandelt. Routine? Guido, solche Sachen passieren hier nicht. Ach, ich kann jetzt nicht länger nach diesem Zitat suchen. Denk dir doch einfach eine Stelle in einem der Briefe aus, wo es stehen könnte, und dann sagst du ihnen, dass es da steht. Und wenn Sie wissen wollen, in welchem Brief? Er hat doch unzählige Briefe geschrieben, oder? An Edith Wharton, 26. Juli 1906. Klingt gut. Oh, ist schon 7. Gianni hat heute wunderbare Lammkoteletts. Mm. Komm mit in die Küche, trink ein Glas Wein und unterhalte mich. Am nächsten Morgen stand die Geschichte in den Zeitungen und wurde als versuchter Raub in Cannareccio kurz abgehandelt. Auf dem Weg in sein Büro schaute Brunetti bei Elettra Sozzi vorbei. Signorina. Sergente Vianello lässt Ihnen ausrichten, dass sich niemand mit einer Messerwunde am Arm in einem der Krankenhäuser gemeldet hat. Ah ja, danke, Signorina. Ich brauche übrigens Informationen über Francesco Semenzato. Können Sie mit Ihrem Computer ein zartes Netz auswerfen, um etwas über seine Konten herauszubekommen? Aktienbesitz, Investitionen jeglicher Art. Aber sicher, Dottore. Nichts leichter als das. Dann möchte ich noch, dass Sie auch bei Interpol in Genf nachfragen. Am besten wenden Sie sich an... An Heinegger. Ich habe seine Adresse und Faxnummer noch von meiner Arbeit bei der Banca d'Italia. Obwohl er Polizist war, wollte Brunetti im Augenblick lieber nichts Näheres über die Beziehungen zwischen der Banca d'Italia und Interpol erfahren. Er beschloss, Brad Lynch im Krankenhaus zu besuchen. Noch immer hatte er keine klaren Gründe dafür gefunden, warum sie aus China nach Venedig zurückgekommen war. Nur wegen Flavia Petrelli? Brad, wie geht es Ihnen? Besser. Noch einen Tag und ich kann nach Hause. Zwei. Ein oder zwei Tage. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke, danke. Sagen Sie, was haben die Männer zu Ihnen gesagt? Konnte man hören, woher sie kamen? Sizilianer. Ah. Jedenfalls der eine, der mich geschlagen hat. Was spielt das für eine Rolle? Nun, es könnte uns helfen, die beiden zu finden. Ja, das will ich aber auch hoffen. Ja. Hat eine von Ihnen einen der Täter auf den Fotos erkannt? Nein. Nein. Brad, Sie haben ausgesagt, die Männer hätten verhindern wollen, dass Sie sich mit Dottor Semenzato treffen. Dann erwähnten Sie noch etwas von Keramiken aus der China-Ausstellung. Die haben Sie doch damals organisiert, nicht? Einige Exponate stammten von unserer Ausgrabungsstätte in Xi'an. Die Chinesen hatten mich als Mittlerin ausgesucht. Die Ausstellung war zuerst nach New York gegangen, anschließend nach London. Brad Lynch war zur Eröffnung nach New York geflogen und wieder am Ende, um für den Transport nach London zu sorgen. Aber vor der Eröffnung dort musste sie plötzlich nach China zurück. Irgendetwas ist bei den Ausgrabungen passiert. Was war das noch, Kara? Die Grabkammer. Ach ja. Sie hatten gerade den Durchgang zur Grabkammer geöffnet und riefen Brad in London an, sie müsse zurückkommen und die Öffnung des Grabes beaufsichtigen. Aha. Und wer war für die Ausstellung in Venedig zuständig? Ich. Ich bin hierher gekommen, um sie im Dogenpalast aufzubauen. Und dann bin ich wieder abgereist, bevor die Ausstellung hier zu Ende ging. Man hat dann die Exponate nach Jena zurückgeschickt. Mann? Dottor Semenzato war hier. Und meine Assistentin kam aus China, um die Ausstellung abzubauen und alles zurückzuschicken. Das haben also nicht Sie gemacht? Nein, nein, ich konnte nicht dabei sein. Ich habe die Stücke erst in diesem Winter wiedergesehen. Weil 5 Jahre später? Ja. Die Sendung war zuerst auf dem Rückweg nach China aufgehalten worden, dann in Peking. Bürokratie. Sie war in einem Lagerhaus in Shanghai gelandet, wo sie 2 Jahre liegen blieb und danach waren die Sachen in Peking ausgestellt worden. Die Stücke aus Xi'an sind sehr spät zurückgekommen. Vor 3 Monaten erst. Einige waren nicht die Originale, es waren Kopien. Die Keramiken. Wie viele Stücke waren falsch? 3. Was haben Sie unternommen? Bisher nichts. Wem haben Sie davon erzählt? Nur Semenzato. Ich habe ihm sofort von China aus geschrieben, nachdem ich festgestellt hatte, dass einige der zurückgeschickten Stücke gefälscht waren. Ich habe um eine Unterredung gebeten. Was hat er geantwortet? Nichts. Da bin ich schließlich hierher gekommen, um mit ihm zu sprechen. Es geht um meinen Ruf. Ich bin für die Sachen verantwortlich. Haben Sie Beweise? Ich glaube, das genügt jetzt, Dottor Brunetti. Es tut mir leid, Signora, aber die Sache kann nicht warten. Wenigstens, bis sie wieder zu Hause ist. Morgen? Ja, sie bangt nämlich nicht nur um ihren Ruf. Sie muss einfach dafür sorgen, dass diese Stücke wieder nach China kommen. Als Brunetti in der Questura ankam, waren die Schultern seines Mantels durchgeweicht, ebenso die Schuhe. Er hasste den Regen und Aqua Alta, so abgrundtief wie jeder Venezianer. Scheiß Wasser, wie für Touristen gemacht. Auf seinem Schreibtisch lag ein Fax von Interpol, auf dem sein Genfer Kollege ihm mitteilte, dass es über Semenzato nur Gerüchte gebe, nichts Definitives, aber er würde sich genauer erkundigen. Da rief Lele an. Pronto? Du, ich habe von einem meiner Freunde erfahren, dass Semenzato auch im Antiquitätenhandel tätig ist. Ach was? Ja, nicht als Käufer, sondern als Verkäufer. Er hat in ein Antiquitätengeschäft investiert. Und es gibt ja wohl einen Interessenkonflikt, wenn er mit dem Geld des Museums bei seinem Geschäftspartner einkauft. Na, das wäre nicht der Einzige. Außerdem gibt es Gerüchte über einen bedeutenden Sammler in Venedig. Wurde ein Name genannt? Nein. Es soll ein Herr aus dem Süden sein. Brunetti ging früh nach Hause und er und Paola lagen um 10 bereits im Bett. Sie fest eingeschlafen über einer besonders verunglückten Kostprobe studentischer Schreibkunst, er tief versunken in eine neue Sueton-Übersetzung, als das Telefon klingelte. Der diensthabende Sergente teilte ihm mit, dass im Palazzo Ducale ein Mord geschehen sei. Und zwar am Direktor, an Semenzato. Es sehe nach Einbruch aus. Die Putzfrau habe ihn vor 10 Minuten gefunden und sei schreiend zu den Wachleuten hinuntergerannt. Buonasera, Dottore. Buonasera, Vianello. Na, wie sieht's da drin aus? Oh, ziemlich schlimm, Kommissario. Es hat offenbar ein Kampf stattgefunden, ein Riesendurcheinander. Umgekippte Stühle, umgeworfene Lampen. Der Direktor war ein kräftiger Mann. Sie waren wohl zu zweit. Also dann. Die Putzfrau hat ihn gegen 10:30 gefunden. Das Büro war von außen abgeschlossen, aber sie hat einen Schlüssel. Die Luft war schwer und feucht gewesen, Regenluft, und es hieß, dass sie nachts wahrscheinlich von schrillem Sirenengeheul geweckt werden würden. Brunetti hatte diesmal seine Stiefel mitgenommen und sie erst einmal bei den Wachleuten im Palazzo deponiert. Ich habe seinen Puls gefühlt, aber da war nichts mehr. Er war kalt. Meiner Schätzung nach ist er seit 2 Stunden tot. Aber das kann uns der Pathologe sicher genauer sagen. Brunetti hatte gedacht, es sei die Spurensicherung, aber es war die Sirene an San Marco, die der schlafenden Stadt verkündete, dass die Flut stieg. Aqua Alta hatte begonnen. Glauben Sie, dass Sie diesen blauen Backstein da benutzt haben? So wie der Kopf aussieht. Die wollten ganz sicher gehen, was? Oh, das hat Ihnen Spaß gemacht. Ich würde sagen, die Schläge kamen von vorn. Haben ihn also nicht überraschend getroffen. Jedenfalls, wenn dieser Backstein da die Waffe war. Aber hat das nicht Lärm gemacht? Unten im Wachraum steht ein Fernseher. Als ich ankam, lief er zwar nicht, aber... Ich gehe mal mit den Wachen reden und sehe mich unten um. Als die Männer von der Spurensicherung ihm eine Viertelstunde später zuriefen, sie seien fertig, wusste Brunetti über Semenzato noch nicht viel mehr als bei seiner Ankunft. Aber er wusste immerhin, dass das Museum in 2 Jahren eine große Ausstellung mit Zeichnungen der Renaissance plante und dass auf dem Briefpapier der Name des Museums kleiner gedruckt war als der seines Direktors. Kommissario, einer der Männer hat zugegeben, dass Sie ihn im kleinen Büro ferngesehen haben. Ecco. Übrigens, die Treppe ist tatsächlich der einzige Zugang zu diesem Teil des Museums. Und dazu noch Aqua Alta. Ich hasse es. Brunetti wusste, dass Brad wieder zu Hause war, weil der Beamte, der im Hospital vor ihrem Krankenzimmer gewacht hatte, nach ihrer Entlassung in der Questura Bericht erstattet hatte. Vor ihrer Wohnung wurde keine Wache postiert, denn ein uniformierter Polizist konnte in einer der engen Calli Venedigs kaum herumstehen, ohne von jedem Vorübergehenden gefragt zu werden, was er da mache. Ich bin froh, dass Sie da sind. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Über der Tosse Mensato. Den Heimlichkeiten, Flavia, bring ihn herein. Kommen Sie bitte. Brad Lynchs Gesicht war noch immer beängstigend blau, wenn auch längst nicht mehr so geschwollen wie im Krankenhaus. Ja, nur Brad. Auch waren ihre Zähne nicht mehr mit Drähten fixiert. Ich bin kein Frankenstein mehr. Ah. Wie Wie haben Sie es geschafft, dass man Sie früher entlassen hat? Ich habe eine Szene gemacht. Da haben Sie gesagt, ich kann gehen, wenn ich esse, womit ich meinen Speisezettel jetzt auf Bananen und Joghurt erweitert habe. Was ist mit Semenzato? Es ist ziemlich genau so, wie es in der Zeitung steht. Er wurde in seinem Büro umgebracht. Und wie? Durch einen Schlag auf den Kopf. Mit einem Backstein. Ah, mit was für einem Backstein? Dunkelblau. Etwa doppelt so groß wie meine Hand, aber mit irgendwelchen Zeichen darauf, in Gold. Moment mal. Schauen Sie mal, etwa so? Ja, was ist das? Das Ishtar-Tor von Babylon. Ich entsinne mich, einige der Steine im Magazin des Museums gesehen zu haben, als wir dort arbeiteten. Aber wie kam er dann auf Semenzatos Schreibtisch? Die Vorteile seiner Stellung. Ich bin Semenzato nur einmal begegnet, aber ich konnte ihn nicht leiden. Wann bist du ihm begegnet, Flavia? Etwa eine halbe Stunde, bevor ich dich kennenlernte, Cara. Bei deiner Ausstellung im Palazzo Ducale. Aber dann kamst du mit einem Glas Champagner und hast mich vor ihm gerettet. Flavia, keine schlechte Idee, Champagner. Gut. Und Brett, wie haben Sie ihn kennengelernt? Bei der China-Ausstellung vor einigen Jahren. Unsere Kontakte waren hauptsächlich brieflich. Ich habe eine Reihe von Ausstellungsstücken vorgeschlagen und ihm Fotos davon geschickt. Persönlich habe ich ihn erst kennengelernt, als ich hierher kam, um die Ausstellung aufzubauen. Sagen Sie, wer hatte zu entscheiden, welche Stücke aus China hierher geschickt werden sollten? Beteiligt waren das chinesische Ministerium für Kulturschätze und das Außenministerium. Und auf unserer Seite das Museum, das Amt für Kulturschätze, die Guardia di Finanza und das Kulturministerium. Aha. Und Semenzato? Semenzatos Ernennung war weitgehend politischer Natur gewesen. Allerdings hatte er Museumserfahrung, wenn auch nicht bekannt war, woher. Dennoch gab es am Museum Kuratoren, die sich tatsächlich um die Sammlung kümmerten. Sie hatten doch sicher irgendwann persönlichen Kontakt mit ihm. Ja, natürlich. Er ließ mir freie Hand bei der Ausstellung. Und als sie vorbei war, hat er es mit meiner Assistentin genauso gehalten. Ihre Assistentin? Matsuko Shibata, ja. Sie war Bretts Assistentin in Xi'an gewesen. Ausgeliehen vom Museum in Tokio, Teil eines Austauschprogramms zwischen Japan und China. Und wo ist Frau Shibata jetzt? Sie ist tot. Am Ausgrabungsort verunglückt. Ach. Wie ist denn das passiert? Sie ist gestürzt. Die Ausgrabungsstelle in Xi'an ist nicht viel mehr als ein überdachtes Loch. Matsuko war 3 Meter tief gefallen und hatte sich das Genick gebrochen. Wann war das? Etwa 3 Wochen, nachdem ich meinen ersten Brief an Semenzato abgeschickt hatte. Erzählst du Guido gerade von unserer fröhlichen Weihnacht? Cin, cin. Danke. Wenn wir über San Francisco reden, brauche ich wenigstens Champagner. Hm. Ich habe dort gesungen. Die Tosca. War das eine Katastrophe. Wir hatten einen deutschen Regisseur, der ein sogenanntes Konzept hatte. Hm. Unglücklicherweise bestand dieses Konzept darin, die Oper relevant zu machen. Die Kritiken waren grauenvoll. Flavia, die Kritiken über die Inszenierung waren grauenvoll. Deine waren hervorragend. Meine Kritiken sind immer hervorragend, Cara. Und genau in dieses Fiasko hinein kam sie, um mit mir und den Kindern Weihnachten zu feiern. Sie hatte gerade die Leiche dieser jungen Frau nach Tokio gebracht. Es war keine fröhliche Weihnacht. Ja, tauchte damals irgendwann die Frage auf, ob es vielleicht kein Unfall war? Nein. Hat sie an der Ausstellung hier in Venedig mitgewirkt? Bei der Eröffnung war sie nicht dabei, aber Matsuko hat das Verpacken der Stücke für den Rücktransport nach China beaufsichtigt. Waren Sie auch hier? Nein. Sie sprach kein Italienisch, nicht? Nein. Aber Sie und Semenzato sprachen beide Englisch, soweit ich mich erinnere. Was spielt denn das für eine Rolle? Das heißt, sie konnte nur über Semenzato mit anderen verkehren? Moment mal. Jetzt soll also Semenzato schuldig sein, so ohne weiteres, und Matsuko auch? Nur weil die beiden Englisch konnten? Schließlich habe ich 3 Jahre mit Matsuko gearbeitet. Sie war Archäologin, Kuratorin. Man kann sie nicht einfach zur Diebin erklären, sich zum Richter aufschwingen und sie schuldig sprechen, ohne jeden Beweis. Aber Flavia, wärst du bitte so lieb, mir etwas anderes zu trinken zu holen? Ich hole dir Mineralwasser. Und ich sehe zu, dass ich schön lange brauche, um die Flasche zu öffnen, ja? Matsuko und ich, wir waren ein Liebespaar. Ich habe es Flavia nie gesagt, aber sie weiß es sowieso. Sie hat eine Abhandlung für den Katalog geschrieben. Aber Sie sagen, nach Venedig sind Sie allein gekommen. Wir sind nach der New Yorker Eröffnung zusammen nach China zurückgeflogen. Ich dachte, sie käme mit nach Venedig zur Eröffnung, aber sie wollte nicht. Sie sagte, sie wolle, dass wenigstens diese Ausstellung allein mein Werk sei. Naja, ich verstehe. Aber hinterher kam sie doch, als die Exponate nach China zurückgeschickt werden sollten. Sie kam für 3 Wochen aus Xi'an. Allein, ich glaube es nicht. Ich glaubte es einfach nicht. Zwischen mir und Matsuko war es schon aus gewesen, als ich hierher kam. Brad hatte bei der Eröffnung Flavia kennengelernt. Sie hatte es Matsuko gesagt, als sie etwa 1 Monat nach der hiesigen Eröffnung wieder nach Xi'an zurückkam. Und? Was glauben Sie denn? Als ich nach Xi'an zurückkam, ich war fast 2 Monate fort gewesen, hat sie geweint, als ich ihr den italienischen Katalog mit ihrem Artikel zeigte. Sie hat an der wichtigsten Ausstellung mitgewirkt, die es auf unserem Gebiet in Jahrzehnten gegeben hatte. Sie war in ihre Chefin verliebt und glaubte sich wiedergeliebt. Und dann komme ich aus Venedig angeschneit und sage ihr, dass alles vorbei ist und dass ich eine andere liebe. Und? Also wenn es Flavia gewesen wäre, sie hätte mich wohl umgebracht. Aber Matsuko war Japanerin. Sie hatte sich tief verbeugt und Brads Zimmer verlassen. Danach war sie nur mehr ihre perfekte Assistentin. Ich finde es nicht gut, was ich hier angetan habe, Guido. Brad, natürlich. Und Matsukos Familie, ist die reich? Und wie, Rika Svandata. Warum fragen Sie? Ja, um mir klar zu werden, ob sie es vielleicht des Geldes wegen getan hat. Kann ich jetzt wieder reinkommen? Es ist Zeit für deine Medizin. Soll ich sie dir holen, Carla? Ich hole mir meine Tabletten selber. Verdammt doch mal! Erhitzt. Naja. Wie notwendig war die Wache vor dem Zimmer im Krankenhaus? Ach, Signora Petrelli. Bevor ich nicht ein klares Bild davon habe, was hier eigentlich vorgeht, weiß ich überhaupt nicht, wie notwendig irgendetwas ist. Wie erfrischend, einen Staatsdiener zugeben zu hören, dass er etwas nicht weiß. Matsuko? Ja, wahrscheinlich. Aber woher sollte sie wissen, dass Semenzato der richtige Mann dafür war? Er hatte anscheinend einen gewissen Ruf, zumindest hier. Hat Brad etwas über Matsuko gesagt? Ich meine, nachdem Semenzato umgebracht wurde? Sie hat überhaupt nicht viel gesagt. Nicht seit das angefangen hat. Brad hat Angst vor Gewalt. Das ist eigentlich widersinnig, weil sie sehr mutig ist. Sie hat keine Angst vor Ärger mit Behörden oder davor verhaftet zu werden, aber körperliche Gewalt macht ihr Angst. Sie mag nicht mehr an die Tür gehen, wenn es klingelt. Und warum erzählen Sie mir das alles? Ich habe schon 3 Vorstellungen abgesagt, aber mehr kann ich nicht absagen, will ich auch nicht. Ich habe sie eingeladen, mitzukommen, aber sie weigert sich. Ich glaube, von Ihnen würde sie es sich sagen lassen. Was sagen? Dass sie mit mir nach Mailand kommen soll. Warum muss sie nicht nach China zurück? Um mit gebrochenem Genick auf dem Grund dieser Grube zu enden? Zwar lachten Brunetti frische Iris entgegen, aber Signorina Elettra war nicht an ihrem Platz. Er ging in sein Büro und rief seinen Freund Lele an, von dem er erfuhr, dass Semenzato nicht nur Direktor des Museums, sondern auch stiller Teilhaber an 2 Antiquitätengeschäften war, einem hier in Venedig und einem in Mailand. Der Inhaber dieser Antiquitätenläden hieße übrigens Francesco Morino und sei Neapolitaner, un vero figlio di Mignotta. Wenn hier etwas Krummes liefe, könne man Gift darauf nehmen, dass er die Hand im Spiel habe. Kommissar, Giulio, ich habe den Namen des Capitano gefunden. Aha. Giulio Carrara heißt er. Er ist noch in Rom, wurde aber letztes Jahr zum Maggiore befördert. Grazie tante, bella signorina. Gerne. Pronto? Glückwunsch, Maggiore Carrara. Brunetti? Ja. Danke, Kommissario. Es wurde auch höchste Zeit dafür. Sie sind doch noch jung. Sie haben noch viel Zeit, um Generale zu werden. Bis ich Generale bin, hängt in den Museen des Landes kein einziges Bild mehr. Oh. Wir hatten einen Mord, Giulio. Ja, ich weiß. Semenzato im Palazzo Ducale. Wissen Sie etwas über ihn? Offiziell oder inoffiziell? Inoffiziell. Seltsam. Ich wollte Sie sowieso schon anrufen, um Ihnen einiges zu erzählen. Und Sie auch um den einen oder anderen Gefallen zu bitten. Aha. Es könnte sein, dass wir da gemeinsame Interessen haben. Zum Beispiel? Seine Bankkonten. Ah, da bin ich schon dran. Wahrscheinlich bekomme ich morgen die Auszüge. Warum wollen Sie das denn wissen? Wir wissen so etwas gern, wenn unser Name öfter als einmal runtergekommen ist. Hm. In welchem Zusammenhang? Vor gut einem Jahr haben wir hier auf dem Flughafen zwei Männer mit chinesischen Jadestatuen festgenommen. Und die wollten seinen Namen gesprächsweise gehört haben. Sie waren lediglich Kuriere, sie wussten so gut wie nichts. Nicht einmal, wie viel das wert war, was sie bei sich hatten. Und wie viel war das? Milliarden. Die Statuen stammten aus dem Nationalmuseum von Taiwan. Von dort waren sie 3 Jahre zuvor verschwunden. Waren sie das Einzige, das gestohlen wurde? Nein, aber das Einzige, was wieder aufgetaucht ist. Giulio, Sie erinnern sich doch an die Ausstellung chinesischer Kunst vor ein paar Jahren hier. Einige der Stücke, die nach China zurückgeschickt wurden, waren Kopien. Außerdem war Semenzato offenbar stiller Teilhaber in 2 Antiquitätengeschäften, die einem gewissen Francesco Morino gehören. Kennen Sie den? Sein Name ist uns auch mehr als nur einmal untergekommen. Was Konkretes? Nein. Anscheinend versteht er es ausgesprochen gut, sich bedeckt zu halten. Oder irgendwer hält die Hand über ihn. Ist Ihnen Dottoressa Lynch ein Begriff? L'Americana, natürlich. Ich habe schließlich Kunstgeschichte studiert, Guido. Brett Lynchs Buch über die Ausgrabungen in Xi'an war tatsächlich ein Klassiker. Sie ist letzte Woche von 2 Gorillas zusammengeschlagen worden. Oh, hier war nichts davon zu lesen. Ihre japanische Assistentin, die den Rücktransport der Ausstellungsstücke hier überwacht hat, ist am Ausgrabungsort in China tödlich verunglückt. Ich möchte mehr über die ausgetauschten Stücke erfahren. Wo oder wie die Kopien hätten angefertigt werden können? Überall. In Italien gab es massenhaft Werkstätten, die Kopien herstellten, auf die sogar Experten hereinfallen. Habt ihr da unten nicht alle möglichen technischen Mittel, um sie zu erkennen? Sprechen Sie mit Dottoressa Lynch. Tut mir leid, Guido, aber ich bekomme gerade einen Anruf aus Vietnam. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas hören, und ich melde mich, wenn sich hier etwas tut. Das Taxi ist vorhin aus Rom gekommen. Sie haben die Fingerabdrücke identifiziert. Ah, lassen Sie mir sehen. Die Fingerabdrücke auf Semenzatos Telefon stimmten demnach mit denen eines gewissen Salvatore La Capra überein. Schon mit seinen 23 Jahren hatte La Capra eine stattliche Anzahl von Strafanzeigen auf seinem Konto. Erpressung, Vergewaltigung, Schlägereien, ein Mordversuch und Kontakte zur Mafia. Doch in langwierigen juristischen Verfahren waren alle Anklagen wieder fallen gelassen worden. Der arbeitslose junge Mann lebte bei seinem Vater in Venedig. Brunetti hatte bei Brett und Flavia dieses Mal nicht erst angerufen, um seinen Besuch anzukündigen. Wo ist Signora Petrelli? Flavia ist vor 10 Uhr noch gar kein Mensch. Oh, ja. Brett, können Sie mir etwas über die Stücke sagen, über deren Echtheit Ihnen in China Zweifel gekommen sind? Ich muss wissen, wie viele Stücke Ihrer Meinung nach gestohlen wurden. Also ganz sicher bin ich inzwischen bei 3. Mhm. Und wie wird so eine Fälschung gemacht? Das geht ganz einfach. Die gestohlenen Stücke stammen alle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Die Chinesen hatten schon damals wunderschöne Töpferwaren und sehr ausgeklügelte Fertigungsmethoden. Zuerst braucht man einen erfahrenen Töpfer, der Zeit und Gelegenheit hatte, sich die Fundstücke genau anzusehen. Schauen Sie mal, hier, der Krug in diesem Buch hier sieht abgenutzt aus, richtig alt. Wie macht man so etwas nach? Das Stück wird in der Erde vergraben. Manche Fälscher legen es sogar in Kloakenabwasser. Das greift dann die Farbe an. Ach so. Und dann klopfen sie so kleine Stücke davon ab. Und an welchen Einzelheiten können Sie eine Fälschung erkennen? Einmal die Farbe, ob es der richtige Farbton für die Zeit ist. Und dann am Pinselstrich. Wenn er zögernd aufgetragen ist, zeigt das, dass jemand etwas zu kopieren versucht hat. Wie hoch ist der ungefähre Wert eines solchen Gefäßes? $100,000, $200,000, vielleicht mehr. Eigentlich gab es keine Preise, weil es nur so wenige Stücke dieser Qualität gab. Der Betrag würde ganz allein davon abhängen, wie stark das Interesse des Käufers war. Aber der Käufer könnte so ein Stück auf keinen Fall öffentlich zeigen, oder? Guido, es gibt Leute, die wollen nur besitzen. Die wollen ein Stück einfach nur in ihrer Sammlung haben. Ich weiß immer noch nicht, woran sie genau erkennen, ob etwas ein Original ist oder eine Kopie. Ich habe Proben von allen 5 Stücken mitgebracht. Wusste Semenzato, dass Sie diese Proben haben? Nein. Wo sind die jetzt? Ich habe Zwischenstationen bei einem kalifornischen Freund gemacht, der Kurator am Getty ist, und ihm einen Satz Proben dagelassen. Ich habe ihn angerufen, als ich aus dem Krankenhaus kam. Alle 3 Stücke, die ich für falsch hielt, sind erst kürzlich hergestellt worden. Ach. Tja, und was nun? Und was nun? Wir werden versuchen herauszubekommen, wer Semenzato umgebracht hat und wer die beiden Männer sind, die hier bei Ihnen waren. Kommissario Brunetti zog die Polizeifotos von Salvatore La Capra aus der Jackentasche und reichte sie Brett. Schauen Sie mal, war das einer der beiden? Nein, es waren Sizilianer. Sie haben erledigt, was man ihnen aufgetragen hatte, mir Angst einzujagen und dann Semenzato zu töten. Wenn man von vornherein die Absicht gehabt hätte, ihn umzubringen, hätte man das als erstes getan. Aber man war zuerst bei Ihnen, Brad. Sie nehmen also immer noch an, dass Semenzato in der Sache drinsteckte? Von wem sonst hätten diese Männer wissen können, dass sie zu Ihnen kommen mussten? Und von Ihrer Verabredung mit Semenzato? Und wenn ich trotzdem mit ihm gesprochen hätte, selbst nachdem Sie mich so zugerichtet hatten? Ja, ist doch ziemlich klar, was dann passiert wäre. Ey, ich verstehe immer noch nicht. Brad, dann hätte man nicht ihn umgebracht, sondern Sie. Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Die auf China spezialisierte amerikanische Archäologin Brett Lynch ist in ihrer Wohnung in Venedig von 2 Männern brutal zusammengeschlagen worden. Diese hatten sie daran hindern wollen, ihre Verabredung mit Dottor Semenzato, dem Direktor des Museums im Palazzo Ducale, einzuhalten. Sie wollen doch Ihre Verabredung mit Dottor Semenzato nicht einhalten. Bald darauf wird Semenzato ermordet. Kommissario Brunetti, der ursprünglich von einem Raubüberfall ausgegangen war, ermittelt in diesem Zusammenhang inzwischen auch in Richtung Kunstdiebstahl auf höchster Ebene. Dabei stellt sich heraus, dass Semenzato keine weiße Weste hatte. Außerdem führt eine Spur in Richtung Palermo und organisiertem Handel mit Kunstfälschungen. Brett Lynch lebt in Venedig mit der Operndiva Flavia Petrelli zusammen, deretwegen sie Matsuko, ihre frühere japanische Geliebte und Assistentin, bei Ausgrabungen in Xi'an und bei der Ausstellung chinesischer Kunst vor einigen Jahren in Venedig, verlassen hatte. Ich finde es nicht gut, was ich hier angetan habe, Guido. Matsuko ist bei einem mysteriösen Unfall an der Ausgrabungsstätte in Xi'an ums Leben gekommen. Sie scheint in den Diebstahl 3 wertvoller Keramiken verwickelt gewesen zu sein. Brett, die bemerkt hatte, dass die von Italien nach China zurückgeschickten Ausstellungsgegenstände Fälschungen waren, bangt seitdem um ihren Ruf, da sie für die Rückstellung der originalen Exponate verantwortlich war. Der brutale Denkzettel, den Brett erhalten hat, erscheint ihr bei einem Gespräch mit Kommissario Brunetti immer bedrohlicher. Es ist doch ziemlich klar, was dann passiert wäre. Ich verstehe immer noch nicht. Brett, dann hätte man nicht ihn umgebracht, sondern Sie. Aqua Alta. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Zweiter Teil. Guido, warum hat man Simensato bloß umgebracht? Streit mit den Auftraggebern. Uneinigkeit darüber, was ihre Entdeckung für Folgen haben würde. Mhm. Vielleicht auch darüber, was man mit ihnen anstellen sollte. Sind Sie denn überzeugt, dass er wegen dieser chinesischen Geschichte umgebracht wurde? Ich denke schon. Mhm. Wer war denn damals in China für die Auswahl der Ausstellungsstücke zuständig? Ein Mann vom Museum in Peking, Xu Lin. Aber mit der Ausstellung selbst sind nur Parteibonzen gereist. Und Sie? Und ich, ja. Und Matsuko. Demnach wird man in China Sie für den Diebstahl verantwortlich machen. Natürlich. Klar, dass Sie die mitreisenden Parteikader nicht beschuldigen würden, wenn Sie jemanden aus dem kapitalistischen Westen hatten, dem Sie die ganze Geschichte in die Schuhe schieben konnten. Aber für mich reimt sich das alles nicht. Kaffee. Es sind 2 Stück Zucker drin. Einer der Parteikader muss hier von jemandem angesprochen worden sein. Ja gut, oder Matsuko. Vielleicht war es ja Matsuko. Und Simensato? Möglich, auf jeden Fall einer vom Museum. Diese Leute, die Sie Kader nennen, sprach von denen einer Italienisch? Nicht gut genug für so etwas. Ich war die Einzige, die mit den Italienern reden konnte. Wenn sich da etwas abgespielt hat, dann auf Englisch. Brad, wann hörst du endlich auf, dir etwas vorzumachen? Es ist mir egal, was zwischen dir und dieser Japanerin war, aber du musst endlich mal klar sehen, es ist dein Leben, mit dem du das spielst. Wann könnte der Austausch stattgefunden haben? Nach Schließung der Ausstellung. Sie war zum Einpacken hier. Sie musste jedes Stück beglaubigen. Wo waren Sie, als die Sachen eingepackt wurden? In New York. Bei mir. Ich hatte mein Debüt an der Met. Ich habe Matsuko den ganzen Rücktransport allein überlassen. Als die Kisten wieder in China waren, verschwanden sie erst einmal für 6 Monate in irgendeinem bürokratischen Niemandsland. Danach wurden sie in Peking ausgestellt und schließlich an die Museen zurückgeschickt. Und da haben Sie dann gesehen, dass sie ausgetauscht worden waren? So ist es. Und daraufhin habe ich an Simensato geschrieben. Das war vor ungefähr 3 Monaten. Oh Gott, diese Schweine, diese gemeinen Schweine. Brad, du kannst es nicht mehr ändern. Es ist ja nicht deine Karriere, die damit beendet ist, Flavia. Mir haben diese Schweine einfach die letzten 10 Jahre meines Lebens zerstört. Und Matsukos Leben ganz. Es ist vorbei. Wenn die Chinesen das erfahren, lassen sie mich nie wieder ins Land. Ich hätte dabei sein und alles selbst überprüfen müssen. Die Chinesen müssen es ja nicht erfahren. Was? Weiß dieser Freund in Kalifornien, der die Tests gemacht hat, woher die Proben stammen? Nein. Warum? Dann sind wir offenbar die Einzigen, die davon wissen. Es sei denn, Sie haben es in China jemandem anvertraut. Nein, niemandem, nur Simensato. Solange die Chinesen nichts wissen, kann es deiner Karriere nichts anhaben. Wenn wir herausfinden, wer Simensato umgebracht hat, bekommen wir ja die Originalvasen möglicherweise zurück. Aber hier nützen sie nichts. Sie müssen wieder nach China und das ist unmöglich. Wieso? Denk an die Meisterklassen in Peking, die man mir so dringend angeboten hat. Aber du hast gesagt, du bist nicht interessiert daran. Das war letzten Monat. Wozu bin ich eine Primadonna, wenn ich nicht mal meine Meinung ändern kann? Ich bin eine Diva. Sie erwarten also, dass ich mindestens mit 11 Koffern reise. Auf jeden Fall dürfen Sie jetzt nichts sagen, Brad. Simensatos Mörder weiß nicht, was Sie uns erzählt haben. Nicht einmal, ob wir schon ein Motiv für den Mord gefunden haben. Was soll ich also tun? Gar nichts. Genau genommen wäre es sogar klug von Ihnen, für eine Weile aus der Stadt zu verschwinden. Meinen Sie, es besteht Gefahr? Solange die Chinesen nichts von den Fälschungen erfahren, wird Simensatos Mörder annehmen, dass sie geschwiegen haben. Ha, Wunderbar. Ich kann also den Chinesen reinen Wein einschenken und meine Haut retten, aber meine Karriere ruinieren. Oder ich schweige, rette meine Karriere und muss dann nur noch um meine Haut fürchten. Jetzt bist du zum ersten Mal, seit das alles angefangen hat, wieder ehrlich zu dir selbst. Guido, glauben Sie, dass die Chinesen die Finger im Spiel haben? Ich glaube nicht, dass der Tod von Matsuko ein Unfall war. Das heißt, die haben jemanden in China. Wer immer die sind. Dass ich nicht weiß, wer sie sind, heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Rauschte herab, ununterbrochen. Das einzig Gute an dem Wind war, dass er den Regen schräg vor sich her peitschte und die eine Seite der Kalle trocken blieb, geschützt durch die Dächer. Brunetti beeilte sich, zurück in die Questura zu kommen. Kommissario, hier habe ich die Ergebnisse meiner Computerrecherche im Fall Semenza. Wen ist denn, Juminia? Lassen Sie mal sehen. Da gab es eine Menge Kontobewegungen mit durchweg hohen Summen. Ja, aber ohne erkennbare Regelmäßigkeit. Mhm. Und ebenso ist bei den Auszahlungen kein Schema erkennbar. Es sind immerhin über 50 Millionen Lire. Auf den nächsten Blättern waren Semenzatos Auslandsgespräche aufgelistet, eine stattliche Zahl. Mhm. Und dann auch noch die Kreditkartenquittungen der letzten 2 Jahre. Haben Sie besten Dank. Konnten Sie über Ihre Kanäle auch schon etwas zu La Capra herausfinden? Ja, natürlich, Kommissario. Hier ist eine Rechnungskopie für einen venezianischen Palazzo. Mhm. Da muss er bar bezahlt haben, denn auf keinem seiner Konten erscheint eine Buchung. Interessanter Mann. Auf seiner Steuererklärung der letzten 3 Jahre nennt er als Beruf Berater. Und das bei einem, der aus Palermo stammt. Aus den Kontoauszügen ging hervor, dass auf La Capras Konten hohe Summen in verdächtigen Währungen geflossen waren. Was? Unter den Papieren fand sich außerdem, wie auch bei Semenzato, die vollständige Sammlung seiner Kreditkartenquittungen. La Capra und Semenzato haben vor Monaten dieselben 2 Nächte im Oriental in Bangkok logiert. Und Kommissario, auch Morino ist am selben Tag nach Bangkok geflogen. La Capra, Semenzato und Morino, der geheimnisvolle Mann aus dem Süden, der Museumsdirektor und Antiquitätenhändler. Was für ein Trio. Bravissimo, Elettra, Sie haben gut gearbeitet. Gern geschehen, Kommissario. Interessante Zufälle, nicht wahr? Aha. Es war unwahrscheinlich, dass auch nur ein Ermittlungsrichter in Venedig eine Hausdurchsuchung aufgrund von Hotelquittungen veranlassen würde. Brunetti musste anders vorgehen. Er stellte fest, dass La Capras Architekt, der den Palazzo umgebaut hatte, auch den Palazzo von Paolas Eltern restauriert hatte. Und so versuchte er es bei Signor Scatalon. Ich dachte, Signor La Capra hätte einen Raum für seine Sammlung eingeplant. Haben Sie so etwas entworfen? Einen speziellen Raum für Gemälde oder Keramiken? Ja, da war ein Raum im 3. Stock, der vielleicht als eine Art Galerie dienen könnte. Wir haben alle Fenster mit kugelsicheren Scheiben und Stahlgittern versehen. Eine Galerie also? Er hat es nie so genannt. Aber allem Anschein nach ist es eine. Nur eine Tür, mit Stahl verstärkt. Ist die Tür der einzige Zugang zu diesem Raum? Ja, die Tür und der Schacht der Klimaanlage. Lassen sich die Gitter öffnen? Nein, Kommissario. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Signor Scatalon. La Capras Palazzo befand sich am Ende der engen Calle Dolera, einer Sackgasse, die am Canal Grande endete. Im Näherkommen sah Brunetti, dass er vor kurzem renoviert worden war. Nur ganz unten waren schon wieder die ersten Anzeichen beginnenden Verfalls zu erkennen. Das letzte Hochwasser hatte etwa in Kniehöhe eine Spur hinterlassen und den stumpfen Orangeton des Verputzes aufgehellt. Das Namensschild neben dem einzigen Klingelknopf war Geschmack pur. Nur der Name La Capra in schlichter Kursivschrift. Ponetti klingelte und stellte sich vor die Sprechanlage. Bicke. Polizia. Si, arrivo. Medica? Buongiorno, Signore. Ich würde gern mit Signor La Capra sprechen. Worüber? Über die Kriminalität in dieser Stadt. Ich dachte, in Venedig gibt es keine Kriminalität. Bitte kommen Sie. Ponetti fand sich in einem großen Innenhof mit rundem Ziehbrunnen in der Mitte wieder. Eine Treppe führte immer dicht an der Außenmauer, in Kehren weiter zur zweiten und dritten Etage. Unter der Treppe sah man die Überbleibsel kürzlich erledigter Arbeiten. Das war die beste Sopranistin unserer Zeit. Eine ganz große Sängerin. Signora Petrelli. Die Petrelli und Händel. Die kann doch nur Verdi und Puccini singen. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Kommissario Guido Brunetti von der Polizei. Ah, und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches, Kommissario? Ich bin gekommen, Signor La Capra, um mit Ihnen als neuem Bürger über unsere Stadt zu sprechen. Und über einige der Risiken, die das Leben hier mit sich bringt. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Dottore. Darf ich Ihnen einen Espresso anbieten? Gegessen haben Sie doch schon, ja? Ja, aber ein Kaffee wäre nicht verkehrt. Kommen Sie mit, wir gehen in mein Arbeitszimmer und ich lasse uns welchen bringen. Danke. Bücher nahmen zwei Wände ein. Bilder, die dringend hätten gesäubert werden müssen und gerade deshalb umso teurer aussahen, die dritte. Drei deckenhohe Fenster gingen auf den Canal Grande. Sagen Sie, Dottor Brunetti, wovor wollten Sie mich denn nun warnen? Ich kann Sie vor nichts Bestimmtem warnen, Signor La Capra. Es ist eher so, dass ich Ihnen sagen möchte, wie sehr der Schein in dieser Stadt trügt. Ach so. Ja, man würde Venedig auf den ersten Blick für ein verschlafenes Provinznest halten, wo man auf den Straßen noch sicher ist, wo man getrost... Wenn ich Sie unterbrechen darf, Kommissario, das ist einer der Gründe, weshalb ich hierher gezogen bin. Ich verstehe, es gibt aber dennoch, und darum bin ich hier, die Gefahr von Diebstählen. Wir haben viele sehr wohlhabende Leute in der Stadt und manche nehmen es mit den Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Heim nicht so genau, wie es angebracht wäre. Ich sehe, Sie haben hier viele schöne Dinge. Ja. Hinter ihm wurde die Tür geöffnet und der junge Mann von vorhin kam mit einem Tablett. Bitte. Der Kaffee. Oh, danke. Danke, Salvatore. Papa? Ich habe zwar eine Alarmanlage einbauen lassen, aber ich setze mein Vertrauen lieber in die Treue meiner Leute als in irgendeine technische Schutzvorrichtung. Das mag vielleicht altmodisch sein, aber ich glaube an diese Werte. Treue, Ehre. Wie schön. Wenn das hier Signor La Capra auf Weiteres schließen lässt, muss Ihre Sammlung sehr eindrucksvoll sein. Dürfen auch Außenstehende Sie sehen? Oh, tut mir leid, Kommissario, aber das ist momentan leider völlig unmöglich. Aha. Sehen Sie, der Raum, in dem ich die Sammlung auszustellen gedenke, ist noch nicht zu meiner Zufriedenheit gediehen. Verstehe. Aber ich lade Sie mit Freuden ein, wiederzukommen und sich meine Sammlung anzusehen, wenn der Raum fertig ist. Das ist sehr freundlich, Signore. Wir werden uns wiedersehen. In der Questura ließ Kommissario Brunetti sich mit Maggiore Carrara in Rom verbinden. Und der erzählte ihm, dass sie vor 2 Tagen in Livorno eine Sendung mit Alabasteraschenbechern aus Hongkong abgefangen hätten, in der Statuen von unermesslichem Wert aus Angkor Wat, Kambodscha, versteckt waren. Man vermute eine Verbindung zu Venedig, besser gesagt zu Semenzato, Zumindest habe sich der Informant dahingehend geäußert. Ciao, Kommissarium. Ciao. Hier sind die Aufstellungen von La Capres und Semenzatos Telefonat. Ah, zeigen Sie mir. Es gibt keinen Zweifel. Beide haben im vergangenen Jahr mindestens 8-mal miteinander telefoniert. Davon 3-mal, während La Capra im Ausland war. Grazie, Tante Bellina. Was täte ich ohne Ihre Beziehung zur Telekom Italia? Pronto? Ich habe schon einmal versucht, Sie zu erreichen, Guido. Flavia, was gibt es? Brett, sie will nicht mit nach Mailand kommen. Ach, und Sie? Fahren Sie? Ich kann nicht anders. Doch, ich könnte anders. Ich könnte hierbleiben, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Meine Kinder kommen aus den Ferien. Hm. Könnten Sie nicht mit ihr reden? Sie zur Vernunft bringen? Flavia, wenn Sie sie nicht zum Mitfahren bewegen können, glaube ich kaum, dass ich sie umstimmen kann. Wie wär's mit Polizeischutz? Sicher. Ich kann ja jemanden in die Wohnung setzen. Ich glaube nicht, dass man sie dazu überreden kann. Flavia... Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, Sie zu schützen. Was war das? Ein Boot. Wo sind Sie denn? Riva degli Schiavoni. Ich wollte nicht von der Wohnung aus anrufen und habe einen Spaziergang gemacht. Ich bin nicht weit von der Questura. Dürfen Sie während der Arbeit Besucher empfangen? Sicher. Ich bin einer der Chefs. Wäre es dann recht, wenn ich zu Ihnen komme? Ich rede so ungern am Telefon. Aber ja, jederzeit, wenn Sie wollen, gleich jetzt. Gut. Kaum hatte er aufgelegt, klingelte es schon wieder. Es war Carrara aus Rom. Ihr Signor La Capra war im Computer, Guido. Ach ja. Die chinesischen Keramiken waren der Schlüssel. Wieso? Zweierlei. Vor etwa 3 Jahren verschwand aus einer Privatsammlung in London eine Celadon-Schale. Der Mann, der schließlich dafür eingesperrt wurde, wollte von einem Italiener dafür bezahlt worden sein, dass er ihm speziell dieses Stück beschaffte. La Capra. Das wusste er nicht. Aber nach Aussage des Mannes, der ihn ans Messer lieferte, ist La Capra von einem der Mittelsmänner genannt worden, die das Geschäft arrangiert haben. Und das Zweite? Also, das ist nur Hörensagen, ist bei uns unter unbestätigt eingeordnet. Es geht um den Mord an einem Antiquitätenhändler, der möglicherweise ein gefälschtes Kunstobjekt an La Capra verkauft hat. Sonst noch etwas? Nein. Aber für alles, was Sie sonst noch über ihn sagen könnten, wären wir dankbar. Ich lasse Ihnen alles schicken, was wir haben. Und wenn wir noch mehr über Semenzato herausfinden, gebe ich Ihnen Bescheid. Danke, Guido. Avanti. Puh. Oh, Flavia, kommen Sie. Hier arbeiten Sie also? Tja, Ihr Haar ist ja ganz nass. Es hat nicht geregnet, als ich losgegangen bin. Wann war das? Nach dem Mittagessen, irgendwann nach 2. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Was macht Brad? Ach, manchmal ist das wie mit meinen Kindern. Sie stimmt allem zu, was ich sage, gibt mir in allem recht und tut dann doch, was sie will. Wann reisen Sie ab? Morgen, mit der Abendmaschine um 9. Wissen Sie, warum sie nicht mit will? Sie sagt, sie will sich nicht aus ihrer eigenen Wohnung verjagen lassen und sich bei mir in Mailand verstecken. Und ist das nicht ihr wahrer Grund? Weiß der Himmel. Sie tut sowieso, was sie will. Dann sagen Sie ihr doch, sie darf nicht mitkommen. Vielleicht will sie dann. Glauben Sie wirklich, das würde etwas nützen? Keine Ahnung. Bei meinen Kindern nützt es meist nicht viel. Möchten Sie, dass ich mit Brad rede? Ja. Sie hat großes Zutrauen zu Ihnen. Vielleicht hört sie ja auf Sie. Müssen Sie noch lange hierbleiben? Nein, ich mache jetzt Schluss. Wenn Sie wollen, kann ich mitkommen und gleich mit ihr reden. Ja, das wäre schön. Brunetti nahm 2 Schirme aus dem Schrank und gab beim Hinausgehen einen Flavia. Draußen goss es wie aus Kübeln. Fast schon im Laufschritt eilten sie über den Campo und dann auf die Brücke zu, die zur Calle della Testa und Brads Wohnung führte. Vom höchsten Punkt der Brücke sahen sie, dass vor ihnen das Wasser knöchelhoch stand. Aber keiner der beiden hielt inne. Mein Schuh! Beide starrten in das dunkle Wasser, um nach dem verlorenen Schuh zu suchen. Aber es war nichts zu sehen. Da bückte sich Brunetti und hob Flavia so rasch hoch, dass sie vor Überraschung die Arme um ihn schlang. Er stolperte vorwärts, kam wieder ins Gleichgewicht und ging weiter. Zweimal musste er noch abbiegen. Dann hatten sie die Haustür erreicht. Merkwürdig. Doppelt abgeschlossen. Brett? Brett, ich bin's. Guido ist mitgekommen. Er ist nicht da. Guido, sie ist weg. Nachdem Flavia an diesem Nachmittag türenschlagend die Wohnung verlassen hatte, blieb Brett allein zurück. Sie blickte abwesend auf Notizen, die sie vor sich liegen hatte. Pronto? Professor Salinch? Ja? Freunde von mir haben Ihnen letzte Woche einen Besuch abgestattet. Sie erinnern sich bestimmt. Ich dachte, es könnte Sie interessieren, dass Ihre Freundin sich gerade mit eben diesen Freunden von mir unterhält. Was wollen Sie? Ich möchte mit Ihnen reden, Professor Ressa. Worüber? Oh, über chinesische Kunst natürlich. Insbesondere über einige Keramiken aus der Han-Dynastie, die Sie sicher gern einmal sehen würden. Ich will nicht mit Ihnen reden. Darum habe ich mir erlaubt, Signora Petrelli zu mir zu bitten. Sie ist hier bei mir. Bitte, Dottor Ressa, versuchen Sie mir jetzt nicht dumm zu kommen. Wenn sie bei Ihnen wäre, hätten Sie längst aufgelegt und die Polizei gerufen. Und woher soll ich denn jetzt wissen, dass sie bei Ihnen ist? Oh, das können Sie nicht wissen, Dottor Ressa. Aber Sie wissen, dass sie seit 14 Minuten nach zwei fort ist. Es ist ein unangenehmer Tag zum Spazierengehen, es regnet sehr. Eigentlich sollte sie, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, schon längst wieder zurück sein, nicht wahr? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ja, schon besser. Ich möchte, dass Sie mich besuchen, und zwar sofort. Ziehen Sie Ihren Mantel an und gehen Sie aus dem Haus. Sie werden unten erwartet. So wie Sie das tun, kann Signora Petrelli gehen. Also, sind Sie bereit zu tun, was ich Ihnen sage? Ja. Sehr gut. Nach unserem Gespräch werden Sie den Hörer nicht auflegen. Ich möchte nicht, dass Sie irgendwo anrufen. Das verstehen Sie doch. Ja. Ich höre Musik im Hintergrund. Aha, die Jupiter-Sinfonie. Welche Interpretation? Abbado. Oh, das ist keine gute Wahl. Italiener verstehen einfach nicht, Mozart zu dirigieren. Aber darüber können wir noch diskutieren, wenn Sie hier sind. Versuchen Sie nicht, eine Nachricht zu hinterlassen, denn jemand wird mit Ihrem Schlüssel wieder hinaufgehen und sich in Ihrer Wohnung umsehen. Woher weiß ich, dass Sie Flavia gehen lassen? Ich versichere Ihnen, ja, ich gebe Ihnen sogar mein Wort als Ehrenmann, dass jemand, sobald Sie mit meinen Freunden aus Ihrer Wohnung kommen, hier anrufen wird. Dann kann Signora Petrelli gehen. Brett kritzelte rasch ein paar Worte auf einen Zettel und ging zur Bücherwand. Sie drückte die Repeat-Taste des CD-Spielers, steckte das Papier in die leere Hülle der CD, klappte sie zu und lehnte sie an das Schubfach des Geräts. Dann nahm sie Mantel und Schlüsselbund und verließ die Wohnung. Als sie unten die Haustür öffnete, traten zwei Männer auf sie zu. Den einen erkannte sie sofort als den kleineren der beiden, die sie zusammengeschlagen hatten. Na? Er lächelte und streckte die Hand aus. Die Schlüssel. Dann verschwand er nach oben, während der andere Mann sie im Auge behielt. Sie sah das Wasser unter der Tür hereindringen. Den Vorboten von Aqua Alta. Als der kleinere der beiden wiederkam, machten sie sich auf den Weg zu La Capras Palazzo. Es regnete schwer, aber keiner von ihnen hatte einen Schirm. Schließlich blieben sie vor der breiten Holztür des Palazzo stehen. Ah. Brett Lynch wurde von einem jüngeren Mann in Empfang genommen. Geben Sie mir Ihren Mantel. Kommen Sie. Er führte sie über einen Flur und eine Treppe hinauf. Ah! Plötzlich drängte sich der junge Mann von hinten an sie, umschlang sie mit den Armen und legte die Hände um ihre Brüste. Immer fester drückte er seinen Körper an ihren. Ich habe noch nie einen richtigen italienischen Mann gehabt. Angela Mia. Aber warte nur, warte. Oh, ist das schön. Ich mag es, wenn du weinst. Ich mag es, wenn du... So unvermittelt, wie der junge Mann sie gepackt hatte, ließ er jetzt von ihr ab und öffnete eine Tür. Dottoressa Lynch, es ist mir wahrhaft eine Ehre. Ich hätte mir nie träumen lassen, Sie einmal kennenlernen zu dürfen. Ein schwer gebauter Mann in den 50ern stand in der Mitte eines Zimmers voller Plexiglasvitrinen. Sie wurden von Punktstrahlern beleuchtet. Einige Vitrinen waren leer. Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihre Bücher über die Keramiken gelesen habe und sie sehr erhellend fand. Ich bin so froh, dass Sie bereit waren, mich hier zu besuchen. Hatte ich denn eine andere Wahl? Nur wenn die Wahl schwierig ist, behaupten wir gern, wir hätten keine. Wo ist Flavia? Oh, Signora Petrelli ist wohl auf, das kann ich Ihnen versichern. Als ich zuletzt von ihr hörte, befand sie sich auf dem Weg von der Riva degli Schiavoni zu ihrer Wohnung. Was? Sie haben sie also gar nicht? Natürlich habe ich sie nicht, Dottoressa. Es wäre unnötig, Signora Petrelli in diese Sache hineinzuziehen. Außerdem würde ich es mir nie verzeihen, wenn Ihrer Stimme etwas zustieße. Lassen Sie mich raus. Möchten Sie nicht meine Sammlung sehen, Dottoressa? Ich will hier raus. Diese kleinen Jadefiguren stammen aus der Shang-Dynastie. Meinen Sie nicht auch? Sehen Sie sich nur einmal diese Tänzerin an. Ich nehme an, sie ist erst kürzlich aus einem Grab geborgen worden. Was für eine gute Idee, den Toten schöne Dinge mitzugeben. Ich glaube, sie stammt aus der Zeit der streitenden Reiche. Also etwa 5. bis 3. vorchristliches Jahrhundert. Meinen Sie nicht auch? Ja, so sieht es aus, besonders mit diesem Tiermotiv. Genau das hat mich auch überzeugt. Sie können sich nicht vorstellen, welche Genugtuung es einem Amateur bereitet, sein Urteil von einem Experten bestätigt zu bekommen. Sehen Sie, da, Metall interessiert mich normalerweise nicht so sehr, aber als ich dieses Stück sah, da konnte ich nicht widerstehen. Ist es eine Gewandnadel? Ah, ja, sehr gut, ja. Ich bin sicher, das ist es. So eine befindet sich im Metropolitan Museum in New York. Aber diese hier ist meiner Ansicht nach feiner gearbeitet. La Capra wandte sich ab und ging durch den Raum zur nächsten Vitrine. Brad Lynch drehte sich zu der Nische hin, sodass sie ihm den Rücken zukehrte. Sie ließ die Gewandnadel, die die Form einer Klinge hatte, in ihre Hosentasche gleiten. Hier... Ein herrliches Stück, nicht wahr? Als Brad sah, was darin war, wurden ihr die Knie weich vor Schrecken. Eises Kälte drang ihr durch die Glieder. Unter der Abdeckung stand die gestohlene Deckelvase aus der Ausstellung im Dogenpalast. Ich sehe Sie erkennen die Vase, Dottoressa. Es ist kalt hier. Oh, ich habe ein paar seidene Schriftrollen in den Schubladen liegen und ich will nicht riskieren, den Raum zu heizen. Sie werden es also leider nicht sehr gemütlich haben, solange Sie hier sind, Dottoressa. Das sind Sie aber sicher von China her gewöhnt. Und von dem, was Ihre Männer mit mir gemacht haben? Ach, das müssen Sie Ihnen vergeben. Leider schießen meine Freunde gerne ein bisschen übers Ziel. Und Dottor Semenzato, sollten Ihre Männer ihn auch warnen? Gütiger Himmel, Dottoressa, wofür halten Sie mich eigentlich? Dottor Semenzato war ein sehr ängstlicher Mann, das konnte man auch hinnehmen. Aber dann wurde er zu einem raffgierigen Mann und das ist nicht hinnehmbar. Und dann kam die Polizei hin zu reden. Wenn er so offen mit ihr über Semenzatos Tod sprach, dann musste Brett davon ausgehen, dass er glaubte, von ihr nichts mehr befürchten zu müssen. Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken, aber der stechende Schmerz von ihrer immer noch bandagierten Rippe ließ sie wieder hochfahren und nach Luft schnappen. Sehen Sie nur diese Vase und beachten Sie die fließenden Linien der Zeichnung, wie die Läufe nach vorn schnellen. Es könnte eben gemalt worden sein, nicht? Vollkommen modern in der Ausführung. Absolut fantastisch. Wie haben Sie es gemacht? Ach, das sind Berufsgeheimnisse der Teresa. Sie dürfen nicht verlangen, dass ich sie preisgebe. Was, Matsuko? Ihre kleine japanische Freundin? Dr. Teresa, in Ihrem Alter sollten Sie eigentlich so klug sein und Ihr Privatleben nicht mit Ihrem Beruf durcheinander bringen. Das kann sehr gefährlich sein. Oder sehr, sehr nützlich. Natürlich war sie es. Sie wollte kein Geld. War sogar gekränkt, als ihr mit Sato es ihr anbot. Warum hat sie es denn getan? Ach, zu Anfang war es ganz gewöhnliche Rache. Der klassische Fall verschmähter Liebe. Sie hat sicher angenommen, dass wir nur das eine Stück wollten. Vermutlich hoffte sie sogar, dass der Austausch entdeckt würde. Das hätte ihre Urteilsfähigkeit in Frage gestellt, Professoressa. Erst später merkte sie, wie unwahrscheinlich es war, dass schon im Museum in Xian ein gefälschtes Stück gestanden hatte. Aber die Kopien waren bereits angefertigt und das machte es noch notwendiger, sie alle gegen die echten Stücke auszutauschen. Die kleine Japanerin versuchte aufzubegehren, aber da war es schon viel zu spät. Was hatte sie denn getan? Nun, zuerst machte sie hier einige Scherereien. Und als sie wieder in China war, hat sie einen Brief an ihre Eltern geschrieben und sie um Rat gebeten. Danach hatte ich natürlich keine Wahl mehr. Sie musste weg. Ich war überrascht, wie leicht es ging. Ich hatte es mir viel komplizierter vorgestellt, so etwas in China zu arrangieren. Woher wussten Sie von dem Brief? Eure gesamte Post wurde geöffnet und gelesen. Wie haben Sie eigentlich den Brief an Semenzato aus China herausbekommen? Ich habe ihn einem Touristen mitgegeben. Sehr schlau, der Teresa. Sehr schlau. Was haben Sie mit mir vor? Ich hatte leider noch keine Zeit, darüber nachzudenken, Dr. Teresa. Mir lag so sehr daran, Ihnen meine Sammlung zu zeigen. Ich habe so viele schöne Dinge und kann sie niemandem zeigen, der ihre Schönheit und Seltenheit wirklich zu schätzen weiß. Und wenn Sie die Sachen Leuten zeigen, die etwas von chinesischer Kunst oder Keramik verstehen, dann wissen die sofort, woher sie stammen. Es ist schwer, wenn man mit Leuten zu tun hat, die nichts verstehen. Was Sie aber nicht davon abhält, Ihnen diese Dinge zu besorgen, oder? Ich sage Ihnen, was Sie mir beschaffen sollen, und Sie tun es. Aber was halten Sie von meiner Sammlung, Dr. Teresa? Ich habe Sie gefragt, was Sie von meiner Sammlung halten, Dr. Teresa. Ganz beiläufig und mehr als Warnung gedacht, denn als Strafe, schlug La Capra ihr mit dem Handrücken ins Gesicht und traf sie ungefähr auf Augenhöhe. Es war genug, um ihre verheilenden Kieferknochen erneut zu brechen. Professoressa, ich hoffe, wir können unsere Unterhaltung jetzt fortsetzen. Der junge Mann war inzwischen wiedergekommen. Der Ältere hob nun mit der Behutsamkeit eines Kenners die Plexiglasabdeckung hoch und nahm die braune Schale heraus. Wie ich schon sagte, stammt sie meiner Ansicht nach aus der Provinz Qinghai. Sie verstehen, warum ich sie keinem Experten zur Begutachtung schicken kann. Wie gesagt, es ist das schönste Stück meiner Sammlung. Möchten Sie die Schale einmal in die Hand nehmen, Dottoressa? Niemand hat sie berührt, seit ich sie erworben habe. Vorsichtig nahm Brad Lynch das Gefäß und sah hinein. Die schwarzen Linien, von graziöser Hand vor über 5 Jahrtausenden gezogen, schwangen sich über den Boden und führten in scheinbar zufälligen Bögen nach oben. Durch ihre unwillkürlichen Tränen hindurch sah sie die Schönheit einer Welt, in die sie eintreten sollte. Sie betrauerte ihren eigenen Tod und beklagte zugleich, dass dieser Mann, der noch immer vor ihr stand, die Macht hatte, solch vollkommene Schönheit zu besitzen. Ist das nicht fabelhaft? Brad sah von der Schale auf und blickte ihm in die Augen. Er würde ihr Leben auslöschen, so nebenbei, wie man ein Insekt zertrat. Sie tat einen kleinen Schritt nach hinten und hob die Arme wie eine Tempelpriesterin. Dann nahm sie ganz langsam die Hände auseinander und ließ die Schale auf den Marmorboden fallen. La Capras Gesicht lief rot an. Er taumelte und drehte sich rasch zu ihr um, aber sein Sohn hielt ihn fest. Nein, nicht hier, Vater. Nicht hier, wo all deine schönen Sachen sind. Ich mach das. unten. Gut. Kommen Sie. Brad steckte die rechte Hand in ihre Tasche und umfasste das schmale Ende der Gewandnadel. Sie fühlte, wie der junge Mann sie am Arm packte und die Treppen hinunterzerrte, während ihr bei jedem Schritt der Kopf vor Schmerzen explodierte. Dann durch den überschwemmten Innenhof zu einer ebenerdigen Holztür. Ohne ihren Arm loszulassen, zog der junge Mann die Tür auf und stieß sie in das Verlies. Sie stürzte vornüber in das noch immer steigende Wasser. Kommissario Brunetti hatte, als er die Musik in Brads Wohnung ausschaltete, ihren Zettel gefunden, als er sich nach dem aus der CD-Hülle gefallenen Begleitheft bückte. Ein Mann hat angerufen. Sie haben Flavia. Nein, Sie haben Brad. Oh mein Gott. Es ist kurz vor 7, also haben Sie sie schon ein paar Stunden. Er überlegte, wohin man sie wohl gebracht haben könnte. Der Palazzo von La Capra. Ich komme mit. Einen Moment noch. Ich erkläre es Ihnen dann unterwegs. Janello, ich bin's. Sind Sie allein? Ach so, dann hören Sie einfach nur zu. Sie waren da vorher mal beim Einbruchsdezernat. Sie könnten mir einen Gefallen tun. Eine Tür zu einem Gebäude. Sie ist aus Holz, mit Metall verstärkt. Neu. Zwei Schlösser, glaube ich. Wir treffen uns am Campo San Aponal. So schnell Sie dort sein können. Und Janello, ziehen Sie nicht Ihren Uniformmantel an. Kommen Sie, Flavia. Als Flavia und Brunetti die Treppe hinunterkamen, war Aqua Alta noch höher als zuvor. Sie nahmen ihre Schirme und traten ins Freie, wo das Wasser ihnen fast in die Stiefel lief. Sie wandten sich Richtung San Polo, beide bald durchnässt und erschöpft vom mühsamen Gehen in der steigenden Flut. Am Campo San Aponal schlüpften sie in eine Bar, um auf Vianello zu warten, froh, dem trommelnden Regen entkommen zu sein. Ihr passiert doch nichts, oder? Kommissario? Gott sei Dank, Vianello ist da. Wo ist es? Am Wasser, am Ende der Calle Dolera. Der restaurierte Palazzo auf der linken Seite. Der mit den Gittern? Ja, genau. Und was soll ich tun, Kommissario? Uns Zugang verschaffen? Ja, ja. Das Gebäude hat einen Innenhof, aber bei dem Wetter ist da wahrscheinlich niemand. Also gut, warten Sie hier. Ich sehe zu, was sich machen lässt. Es dürfte keine Probleme geben. Nein, Sie geben Sie mir 3 Minuten, dann kommen Sie nach. Was haben Sie vor, Guido? Ich will in den Palazzo und sehen, ob sie da ist. Ich finde es besser, wenn Sie hier bleiben, Flavia. Sie können nichts tun. Das ist jetzt Sache der Polizei. Ich weiß, wo das ist. Entweder komme ich also gleich mit oder ich laufe Ihnen nach. Es ist mein Leben, Guido. Als Sie dann vor dem Eingangstor des Palazzo standen, wurde Ihnen plötzlich von innen geöffnet. Kinderleicht. Da Sie am Canal Grande waren, stand das Wasser hier noch höher und hatte den Innenhof in einen großen See verwandelt. Warten Sie hier, Flavia. Ja. Janello, ich gehe die Treppe rauf und versuche hineinzukommen. Wenn es brenzlig wird, bringen Sie Flavia in Sicherheit. Passen Sie gut auf, aber halten Sie sich zurück. Ja. Brunetti ging auf der Außentreppe ganz nach oben und drückte die Klinke einer Tür. Zu seiner Überraschung ließ sie sich öffnen und er fand sich am Anfang eines langen Flurs wieder. Oh, Signor Poliziotto, Sie sind also wiedergekommen. Welch erfreulicher Zufall. Gerade habe ich die letzten Stücke meiner Sammlung in die Galerie gebracht. Vielleicht möchten Sie jetzt einen Blick darauf werfen? Gern. Kommissario Brunetti folgte La Capra in die Galerie und ließ den Blick über die erhöhten Vitrinen und die Postamente wandern. Salvatore, bring uns bitte eine Flasche Grappa und einen Grog herauf. Sehr gern, Papa. Was führt Sie so bald schon zu mir zurück, Dottore? Ihre Sammlung, Signor La Capra. Ich habe mehr und mehr darüber erfahren. Und über Sie. Ich hatte keine Ahnung, dass ich in Venedig so bekannt bin. Oh, auch anderswo. In London zum Beispiel. Wie seltsam. Ich glaube nicht, dass ich in London jemanden kenne. Aber vielleicht haben Sie dort Stücke für Ihre Sammlung erworben. Oh. Und in Paris. Ah, Salvatore. Komm rein und trink etwas mit uns. Sehr gern, Papa. Was möchten Sie, Dottore? Soll mein Sohn Ihnen ein Glühwein machen? Nein, danke. Grappa genügt. Oh! Wo ist sie? Wo ist wer? Dr. Salinci. Meinen Sie die amerikanische Wissenschaftlerin? Ja. Die über chinesische Keramiken geschrieben hat? Ja. Ah, Dr. Brunetti, Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mir wünschte, sie wäre hier. Ich habe da zwei Objekte, die mir allmählich etwas fragwürdig erscheinen. Aber wie kommen Sie nur darauf, dass sie hier sein könnte? Weil sie sonst nirgendwo sein kann. Es tut mir leid, aber das verstehe ich nicht, Dottore. Ich rede von dem hier. Wenn Sie diese Scherben meinen, die lassen sich leicht erklären. Beim Auspacken war jemand sehr ungeschickt. Ich habe veranlasst, dass die verantwortliche Person bestraft wird. Aber kommen Sie doch und sehen Sie sich meine neuen Stücke an. Salvatore? Noch bevor Brunetti bei dem jungen Mann sein konnte, lief dieser zur Tür, schloss sie von außen zu und entfernte sich raschen Schritts. Geben Sie auf, Signor La Capra. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Komödie zu beenden, Signore. Oh, ich glaube, der Komödiant sind Sie, Signor Poliziotto. Sie sind ungebeten in meinem Haus. Ich könnte mir vorstellen, dass schon Ihr Eindringen illegal war. Folglich haben Sie kein Recht, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Schauen Sie sich doch bitte einmal die Linien auf dieser Vase hier an. Meinen Sie, das ist das Geheimnis des Menschseins? Die Liebe zur Schönheit? Wenn La Capra ihm diese Vase zeigte, dann nur, weil er von Brett nichts mehr zu befürchten hatte. Dem einzigen Menschen, der um ihre Herkunft wusste. Brunetti warf sich herum und trat mit aller Kraft gegen die Tür. Oh je, ihr Norditaliener seid immer so hektisch. Bedauere, aber diese Tür wird Ihnen zuliebe nicht aufgehen. Signor Poliziotto, Sie sind wohl oder übel mein Gast, bis Salvatore von seinem Botengang zurück ist. Sehen Sie, oh, dieses Stück. Oh, hier, das stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Oh, ist das nicht wunderschön? Porca Madonna, maledetta acqua alta. Unten durchpflügte Salvatore mühsam das Wasser auf dem Hof bis zur Holztür auf der anderen Seite. Selbst in der kurzen Zeit, seit er L'Americana dort eingesperrt hatte, war das Wasser gestiegen. Vielleicht ist sie inzwischen ertrunken. Er bedauerte nur, dass er nicht mehr Zeit hatte, sie zu nehmen. Zu seiner Linken hörte er Wasser klatschen. Er richtete den Strahl der Taschenlampe dorthin. Endlich sah er sie in einer dieser Nischen kauern, die Beine hochgezogen, den Kopf müde auf den Knien. Ciao. Ciao, Bellezza. Bevor er tat, was zu tun er gekommen war, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, ihr ganz leicht an die Kinnbacke zu tippen. Während er auf ihren Schrei wartete, drehte er sich momentan abgelenkt zur Seite, um die Lampe wieder aufzurichten, die in seiner Jackentasche nach hinten gekippt war. Und da er nach der Lampe und nicht nach seinem Opfer schaute, sah er nicht Brads geschlossene Faust von der Seite hervorschießen. Er bemerkte die eherne Gewandnadel erst, als ihre stumpfe Spitze sich in seinen Hals bohrte. Er taumelte nach rechts und schaute gerade noch rechtzeitig zu ihr hin, um einen dicken roten Strahl auf sie spritzen zu sehen. Als er begriff, dass es sein eigenes Blut war, war es schon zu spät. Inzwischen hatte Vianello die Tür zu La Capras Galerie aufbekommen. Wer sind Sie? Vianello! Was machen Sie hier? Ich glaube, Sie kommen besser mit, Kommissario. Hast du sie gefunden? Ja, Kommissario. Wie geht's ihr? Ihre Freundin ist bei ihr, aber wie es ihr geht, das kann ich nicht sagen. Sie war sehr lange im Wasser. Ja. Kommen Sie! Ja. Kommissario Brunetti fand sie am Fuß der Treppe, zusammengekauert unter Vianellos Mantel. Plötzlich wurde der Innenhof von blendender Helligkeit erfüllt. Madre di Dio. So hell, dass die beiden Frauen zu einer dunklen Pietà auf dem niedrigen Gesims wurden, das entlang der Innenmauer des Hofes verlief. Janello, rufen Sie sofort in der Questura an. Sie sollen ein Boot mit allen verfügbaren Leuten schicken und eine Ambulanz. Schnell, Kommissar. Was ist denn los da unten? Was geht da vor? La Capra stand von Lichtschein umgeben. Ein unheilvoller Christus am Eingang zu einem teuflischen Grab. Was machen Sie da unten? Salvatore! Salvatore! Gib Antwort! La Capra drehte sich abrupt um und verschwand im Palazzo. Brunetti beugte sich vor und wandte sich den beiden Frauen zu. Ja. Er schob eine Hand unter Flavias Arm und zog sie hoch, bückte sich und tat dasselbe mit Brett. Er machte einen Schritt auf das offene Tor und die kleine Kalle zu. Brett rutschte aus und er ließ Flavia los, um beide Arme um Brett zu legen. Er zog sie wieder hoch und trug sie jetzt fast, während er seine Beine durch das kalte Wasser in Richtung Tor zwang. Salvatore, figlio mio, dove sei? La Capra stand nun mit einer Schrotflinte in der einen Hand an der Treppe. Bedächtig kam er eine Stufe um die andere nach unten, ohne sich um den Regen zu kümmern. Flavia. Ja. Schnell, lauf nach draußen. Ich komme mit Brett nach. Schnell. Aber bevor Flavia sich in Bewegung setzen konnte, erschienen oben an der Treppe die beiden Männer, die sie neulich aus Bretts Wohnung vertrieben hatte. Geht rein. Das ist meine Sache. Haltet euch da raus. Wer ist da drin, Kommissario? La Capra ging durchs Wasser, als wäre es gar nicht da. An der Tür zu dem Verlies blieb er stehen. Salva, gib Antwort! La Capra drehte sich um und richtete die Flinte auf Brunetti und die beiden Frauen. Salva! Aber dann schien er sie einfach zu vergessen, wandte sich wieder in die dunkle Höhle, in die er beim nächsten und übernächsten Schritt versank. Brunetti rannte platschend über den Hof zu dem Verlies, packte mit beiden Händen die Holztür und hantierte hektisch an dem Riegel, bis er ihn endlich vorgeschoben hatte. Und dann eilte er über den Hof zurück zu Flavia und Brett, die inzwischen wieder auf den Beinen waren und sich langsam dem immer noch offenen Außentor näherten. Vianello kam hereingerannt, gefolgt von zwei Uniformierten mit gezogenen Waffen. Vianello, zwei sind oben im Haus. Seid vorsichtig, sie sind bewaffnet. Da drüben hinter der Holztür ist noch einer. Er hat eine Schrotflinte. Waren das die Schüsse, die wir gehört haben? Ja, wo sind die anderen? Im Anmarsch. Sie haben einen Funkruf losgelassen. Cinquegrani und Marcolini waren in der Nähe und sind gleich mitgekommen. Sollen wir uns die drei holen? Nein, wir warten, bis die anderen hier sind. Flavia, ja. Gehen Sie mit Vianello. Ja. Er bringt euch zum Ambulanzbett. Ja. Sergente, kommen Sie sofort zurück. Ja, kommen Sie sofort. Da unten. Wir kommen runter. Wir wollen keinen Ärger. Wir geben auf. Brunetti schob den Riegel zurück und zog die Tür auf. Dann sah er La Capra bis zur Taille vornübergebeugt im Wasser knien. Eine männliche Pietà. Hier trauerte ein Vater über der Leiche des einzigen Sohnes. Salvatore. In der zwei Monate später in einem Schreiben an den Prätore vorliegenden Begründung, warum Kommissario Brunetti und Sergente Vianello damals nachts in den Palazzo eingedrungen waren, hieß es, Brunetti sei im Zuge seiner Ermittlungen immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass La Capra irgendwie mit dem Mord an Simmensato zu tun gehabt habe. Belegt durch die Fingerabdrücke Salvatore La Capras in Simmensatos Zimmer. Daher und zusätzlich zur Eile getrieben durch Dottoressa Lynchs Verschwinden, sei er mit Sergente Vianello und Signora Petrelli zu La Capras Palazzo gegangen. Bei ihrer Ankunft hätten sie das Tor offen gefunden und seien hineingegangen, als sie die Schreie einer Frau zu hören glaubten. Es folgte ein respektvoller Schlusssatz. Brunetti verabredete sich noch einmal mit Flavia Petrelli. Mein Gastspiel in München ist am Donnerstag nächster Woche zu Ende. Und dann? London. Aber nur zu einem Konzert. Und danach China. Was? Ich soll doch am Pekinger Konservatorium Meisterkurse geben. Sie machen es also? Flavia, Sie wollen die Exponate zurückbringen? Natürlich machen wir es. Das heißt ich. Ja, und wenn man sie entdeckt? Dann kann ich immer noch sagen, ich hätte sie mitgebracht, um sie dem chinesischen Volk zu schenken. Und wolle sie nach Abschluss meiner Kurse als Zeichen der Dankbarkeit für die Einladung überreichen. Naja, dann viel Glück. Aqua Alta. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvensböck. Hörspielbearbeitung Barbara Frischmuth. Sie hörten den zweiten Teil. Kommissario Brunetti, Christoph Banzer. Vianello, Marc-Oliver Bögel. Elettra Zorzi, Verena von Beer. Flavia Petrelli, Donata Höffer. Brett Lynch, Corinna Kirchhoff. Salvatore, Christoph Eichhorn. La Capra, Martin Schwab. Carrara, Peer Jäger. In weiteren Rollen Klaus Beusen, Elmar Roloff und Karl Friedrich Serafim. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hönes, Karl-Heinz Stoll und Birgit Schilling. Assistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Westdeutscher Rundfunk mit Deutschlandradio Berlin und Südwestrundfunk 1999.